for Tesla on the NOS. Scar! Turn up! Hustens of the Nation! Sag mir, was du willst, Bitch. Es interessiert mich nicht. Alles, was der Lehrer sagt, es interessiert mich nicht. Ich geb keinen Fick, Bitch. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Sag mir, was du willst, Bitch. Es interessiert mich nicht. Alles, was der Lehrer sagt, es interessiert mich nicht. Ich geb keinen Fick, Bitch. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ich will nur das Money, Guala, Noten, Fame und Goldschmuck. Ich hab den Erfolg, guck, wie ich deine Bitch beeindruckt. Der Stuck in meiner Villa an den Wänden ist sehr teuer. Der Schmuck an meinen Händen ist on fire, so wie Feuer. Meine Schreckschusswaffe ist geladen mit Reizgas. Note, das ist kein Spaß, ich schieße aus der Einfahrt. Sex mit deiner Freundin, auch wenn du Nein sagst. Ich will Groupie Sluts und sicher keine Heirat. Ride jetzt mit meiner Gang G-Town und ich krieg alle Frauen. Ich seh aus wie ihr Traum, bin die Blanche schon am Baum. Bist du ganz viel Vertrauen, denn mein Outfit ist bunt wie die Federn von Faun. Hab einen Zaun vor dem riesigen Loch, meine Fenstergardinen aus silbernem Stoff. Und Versace die Party, die Mali ist crazy und keiner schaut von draußen in meinem Block. Gott, wie Anubis, komm zeig deine Boobies, denn heute ist es Hummer und früher noch Thunfisch. Ich hab viele Groupies, mein Schal ist wie Guppies. Bunt und mein Business läuft rund so wie Loopings. Für dich unvorstellbar, für mich nicht genug. Begeh Wettbetrug und ich sehe dein Blut, wenn ich shoot ohne Grund aus dem Fenster. Einen Gangster nennt man diesen Dude. Sag mir, was du willst, Bitch. Es interessiert mich nicht. Alles, was der Lehrer sagt, es interessiert mich nicht. Ich geb keinen Fick, Bitch. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Sag mir, was du willst, Bitch. Es interessiert mich nicht. Alles, was der Lehrer sagt, es interessiert mich nicht. Ich geb keinen Fick, Bitch. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ich wollte noch nie meine Schule besuchen, denn ich will kein Stückchen, Bitch. Ich will den Kuchen, kein Wald, aber buchen. Worüber wir reden, weil Leute mich buchen, die Chance dann besuchen. Ihr könnt gern versuchen zu sein, so wie wir. Ich ficke Bitches wie Rebecca Mir. Scheiß auf Peter und schlachte ein Tier. Ich trage Pelze, Cheer. Hustensaft Jüngling, der Boss aller Bosse. Ich sippe Grey Goose und du liegst in der Gosse. Ich suggeriere dir, ich sitz hoch zu Rosse. Hater sind red, dank der Geschosse. Aus meiner Pumpgun, bam bam, ich komm an. Dann musst du rennen, denn ich schieß dich just for fun an. Mit meiner Pumpgun, ska, ska, ska. Ich steh auf dem Flughafen an den Gates. Alle Hater haben AIDS. Ich habe Swag und du bist mad. Du bist brav und ich bin bad. Wenn ich dich nicht mag, dann schuss, du bist dead. Als hättest du ne Bitch geschwängert. Ich komme an mit der Waffe von Heckler, kein Bäcker. Doch ich back die größten Brötchen. Strecke den Kopf, dieses Lass in die Mösen. Ich helfe dir jetzt deine Problems zu lösen. Schieß in den Kopf, denn wir sind die Bösen. Daytona, Range Rover, Drogen im Koffer von Rimowa. Hustensaft der Casanova. Schmuggel Crack bis Oklahoma. Sag mir, was du willst, Bitch. Es interessiert mich nicht. Alles, was der Lehrer sagt, es interessiert mich nicht. Ich geb keinen Fick, Bitch. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Sag mir, was du willst, Bitch. Es interessiert mich nicht. Alles, was der Lehrer sagt, es interessiert mich nicht. Ich geb keinen Fick, Bitch. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht.